da war ein Mädchen, schön, aber scheu. Das war schon lange, einem treu. Da war ein anderer, der hat ein Weib, er wollte das Mädchen. Und leid. Da schlug die Flamme aus der Glut. Da brannten beide heiß und gut. Wer wirft den ersten Stein? Feuer, das entfacht sich auch von allein. Da schlug die Flamme. Das Mädchen, das bist du, und der andere bin ich. Warum es verschweigen? Ich frage dich, wozu? Denn ich brenn für dich. Hey.